And good morning. Und guten Morgen. Remember, bad root, bad fruit, good root, good fruit. Erinnert euch, schlechte Wurzel, schlechte Frucht, gute Wurzel, gute Frucht. Do you know, maybe this is shocking to some people. Vielleicht ist es schockierend für einige Menschen. But even in marriage it is like that. Aber sogar in der Ehe ist das so. If you put your roots in your partner that you're married with, wenn du deine Wurzeln in deinen Partner legst, den du geheiratet hast, you will have a bad fruit too, which is disappointment. Wirst du auch eine schlechte Frucht haben, die Enttäuschung heißt. But Reinhard, you said you trust Debbie. Aber Reinhard, du hast doch gesagt, dass du Debbie vertraust. I told you, my friend. Ich habe dir gesagt, mein Freund. Trust the way we think trust is not what the Bible talks about here. Vertrauen, wie wir es verstehen, ist nicht das Vertrauen, worüber die Bibel her spricht. It talks about making man your strength. Es geht darum, Menschen zu deiner Kraft zu machen. In simple words, expecting from man what you're only supposed to expect from God. In einfachen Worten, das von Menschen zu erwarten, was du nur von Gott erwarten kannst. I had a revelation last week. Letzte Woche hatte ich eine Offenbarung. I believe it was an encounter with heaven and Jesus. Ich glaube, es war wie ein Zusammentreffen mit dem Himmel und Jesus. It suddenly made me understand what's going on in the world right now. Das mir plötzlich zu verstehen gab, was in der Welt gerade passiert. And I don't know if I'm yet free to share it in detail. Ich bin mir nicht sicher, dass ich schon frei genug dafür bin, es im Detail zu erzählen. But I shared some few things yesterday with some friends. Aber ich habe gestern ein paar Freunde ein bisschen daran teilhaben lassen. Everything that's going on in the world right now, if it suddenly I had a clear understanding what it's all about. Ich hatte plötzlich ein glasklares Verständnis darüber, was gerade in der Welt passiert. It actually is related to what I'm talking right now. Und es bezieht sich tatsächlich auch darauf, worüber wir gerade sprechen. You must not and cannot find your strength from men. Du darfst und kannst deine Stärke und deine Kraft nicht bei Menschen finden. Punkt. No. Not from your partner, not from your pastor, not from the government. Nicht bei deinem Partner, nicht bei deinem Pastor, nicht bei der Regierung, sondern nur bei Gott allein. Nur bei Gott allein. So, do you know, this is all getting ready for the Antichrist. Also weißt du, hier wird alles für den Antichrist vorbereitet. How everybody thinks the Antichrist is a man and that's what will suddenly come and change everything. Es ist spannend, dass jeder denkt, der Antichrist wäre ein Mann, der plötzlich kommen wird und dann ändert sich alles. This is never going to happen. Und ich sage jetzt da nicht, dass das nie passieren wird. What I'm saying is the Antichrist system is among us right this very moment. Aber was ich sage ist, dass das System des Antichristen bereits jetzt mitten unter uns ist. So many people right in this very moment don't have eyes to see. Und so viele Leute erkennen es in diesem Moment überhaupt nicht. Und ich rede hier von Christen. That's why when they think they cannot be deceived from the Antichrist, they have no idea. Und deshalb, wenn sie denken, sie können vom Antichristen nicht getäuscht werden, haben sie überhaupt keine Ahnung. They are already deceived by the Antichrist system. Denn sie wurden bereits vom System des Antichristen getäuscht. Das ist alles, was ich darüber sagen möchte. Aber denk mal darüber nach. What's happening if you put your roots in man? Also schau, was passiert, wenn du deine Wurzeln in Menschen legst. Verse in Jeremiah 17. Es ist gleich der nächste Vers vom Jeremia 17, der Vers 6. He shall be like a shrub in the desert and he shall not even see when good comes. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. But he shall inhabit the parched places in the wilderness. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen. In a salt land which is not inhabited. In einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. This is crazy. Even when good things are happening, the guy who has his roots in man is not gonna. Das ist verrückt. Sogar wenn gute Dinge passieren, wird derjenige, der seine Wurzeln in Menschen gelegen hat, diese nicht sehen können. Und was passiert dann? Er ist enttäuscht, weil er nichts Gutes erlebt. Ich weiß, dass wenn ich mich mit diesem Menschen verbinde, werde ich finanziell aufblühen. Falsche Wurzel und deshalb falsche Frucht, Enttäuschung. Ich weiß, wenn ich mich mit dieser Person verbinde, werde ich einen Durchbruch haben. Falsche Wurzel und deshalb falsche Frucht, Enttäuschung. Weißt du, weißt du, wenn du dich einmal von dieser falschen Wurzel befreit hast und dein ganzes Vertrauen in den Herrn gesetzt hast, dann gehört die Frucht der Enttäuschung nicht mehr zu deinem Leben. Und Leute sagen zu mir, aber Reinhard, du hast schon so viel erlebt, was nicht angenehm war. Bist du nicht enttäuscht? Und ich sagte, nein, weil ich meine Wurzel nicht am falschen Ort hatte. Ich setze nie meine Wurzeln in Menschen. Ich liebe es, mit Daniel zu arbeiten. Aber wenn er morgen weggeht, dann ist es okay, lasst ihn gehen. Ich liebe die Arbeit mit Vinicius. Aber meine Wurzeln sind nicht in ihm, sie sind im Herrn. Deshalb habe ich während den letzten 10 Jahren, als Menschen die Möglichkeit hatten, mich wirklich zu enttäuschen, also ich sage nur 10 Jahre so als Beispiel, so wurde ich nie enttäuscht, weil meine Wurzeln nicht in diesen Menschen waren. Weißt du, sobald du das einmal verstanden hast, wird dein Herz nicht mehr verletzt, wenn Menschen nicht das machen, was sie machen sollten. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Wenn Menschen sagen, Reinhard, ich verspreche, ich werde das für dich machen. In dem Moment, wo sie das sagen, löse ich das von meinem Herzen. So now what's happened? Und was passiert dann? I'm never disappointed. Ich bin nie enttäuscht. Because my root is in the Lord. Weil ich im Herrn verwurzelt bin. I trust him, I walk with him and my confidence is completely in him. Ich vertraue ihm, ich gehe mit ihm und mein Vertrauen ist komplett in ihm. Deshalb gibt es keine Enttäuschung. How I wish the people of God could learn this important key. Oh, wie sehr wünschte ich, dass Gottes Volk diesen wichtigen Schlüssel verstehen könnte. Tomorrow. Wir sehen uns morgen.